Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Seid ihr alle da? Ja. Hast einfach so die letzte Folge geditscht? Ja. Mittags schreibst du mir noch, ob die Uhrzeit klar geht und dann schreibst du ganz kurz vor, oh scheiße, voll verplant. Ja. Boah, sorry dafür. Nee, ich fand's geil. Ja, gut. Ich finde, es gibt nichts Besseres, als spontan Zeit zu haben, weil irgendjemand einen Termin absagt. Also ich fand's überhaupt okay. Nicht schlimm. Du hast so geschrieben, als ob du voll störend fand. Was? Geschrieben? Ich habe geschrieben, ich habe es voll vercheckt, ich schaff's heute nicht. Ich habe heute Spiel, ich hatte das gar nicht mehr im Kopf. Yeah. Und du schreibst okay mit E hinten und diesem Menschen-Smiley, der so seine Arme so nach oben zeigt und so ein bisschen abwinkelt. Seine Hand, ja, okay, dann halt nicht. So, okay. Das hat das so safe eingeplant und dann kommst du mit deinem wichtigen Fußball. Ich glaube, das denken vielleicht wirklich viele Leute von mir, dass ich da wirklich genervt bin von sowas. Ja, du bist oft genervt von so Kleinigkeiten. Ach du, das kann doch gar nicht sein. Nee, alles gut, wie gesagt. Ich feiere das irgendwie, wenn man spontan Zeit hat. Dann sage ich jetzt und jede Woche ab. mir gefällt eigentlich auch der Gedanke, so einen zweiwöchigen Podcast zu machen. Ja. Ich finde es gar nicht so schlimm irgendwie. Nur das Problem ist, da muss man sich dran erinnern, was die letzte Folge abging. Da gibt es noch was zum Auflösen. Oh, ja, stimmt. Pass auf, und zwar hatten wir es davon, dass wie oft Männer an das Römische Reich denken. Ja. Und genau das, die Frage habe ich an euch gerichtet, an euch da draußen. Und es haben, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber ich glaube, diesmal ist es wirklich so, dass noch nie so viele abgestimmt haben. An der Zahl, lass mich nochmal rechnen, 17 Leute, 17 Stimmen. Ja, das ist schon viel. Mhm. Kommt mir viel vor. Ich habe es auch nicht im Kopf, aber ich würde auch behaupten, dass es die größte Mitmachbereitschaft war. Ja, also Leute, so muss sein. So muss sein, sehr schön. Gut, aber interessiert sich auch, was die Leute denken? Nee, eigentlich nicht. Ja, okay, dann Intro ab. Das erfährt ihr nach dem Intro. Also es gab 4 Auswahlmöglichkeiten. Die erste war eigentlich, denke ich, nie ans Römische Reich. Die zweite war monatlich, dann wöchentlich und die andere war täglich. Mhm. Die meisten Stimmen an der Zahl 9. Davon 53% haben für eigentlich nie gestimmt. Okay. Immerhin noch 4 Stimmen, 24% denken monatlich ans Römische Reich. 3 Stimmen, 18% wöchentlich. Ja. Und 6% mit einer Stimme täglich. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen quatschig. Täglich könnte ich mir auch denken, dass es Quatsch ist, weil das Jahr hat wirklich viele Tage und so viel Zeit hat kein Mensch, um so viel ans Römische Reich zu denken. Und das war irgendein komischer Dude, der, ich glaube, ein Kumpel vom Willi. Okay. Weil auf Instagram folgt nur der Willi dem, den ich kenne. Okay, hast kleine Recherche betrieben. Recherche betrieben, ja, genau. Und ja, aber Props an dich, wenn das wirklich so ist. Ja, kann das sein. Vielleicht ist der irgendwie so. Es ist mal vom Beruf, dass man sich damit befasst. Geologe. Archäologe auch, oder? Ja, wahrscheinlich. Da wird viel ausgebuddelt. Mhm. Ja, oder halt irgend so ein Geschichtsforscher, der sich nur damit befasst. Und er denkt halt täglich dran, weil es einfach sein Business ist. Und zusätzlich auch sein Hobby, deswegen denkt er am Wochenende auch dran und dann ist das einfach. Ja, vielleicht ist seine Wohnung auch so ausgestattet, dass da überall so römische Reichssachen hängen, so Ritterrüstungen also Rüstungen und sowas. Der geht dann auch so zur Arbeit. Ja klar, der hat auch safe lange Haare und einen Topf. Und so ein kleines Goldbeutelchen, wo er immer alles mit bezahlen kann. Ja, und der ist ITler. Wieso das hier? Ja, ITler sind immer so komische Leute, die... Ich hab gedacht, der ist Archäologe. ja, der ist ITler in einem Archäologe-Büro. Okay, okay. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, bevor wir das Intro vergessen, starten wir mal ganz locker flockig in die Folge rein. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carsten San Crusoe, eurem zweiwöchigen Podcast. Herzlich willkommen, Bubi. Hallo, Patrick. Ich bin komplett am Arsch. Wieso denn das? Weil nächste Woche sind Ferien. Ah ja? Und wie du ja weißt, gehe ich ins Rückenfit. Mhm. Und immer an dem Tag vor den Ferien gibt es ein sogenanntes, wie nennt man das, Intervalltraining, bestehend aus Herz-Kreislauf-Sachen, also man steigt immer auf so einen Stepper hoch wie immer so eine Treppe wieder runter. Und es ist zwar nur eine Treppe, aber wenn man das häufig macht, dann ist es sehr anstrengend. Dann sind es mehrere Treppen. Dann sind es richtig viele Treppen. Und währenddessen muss man auch zwischenrein immer noch vercheckte Gleichgewichtsübungen machen und sowas. Und das macht dann am Arsch. Aber was eigentlich dann wirklich kommt, ist so Krafttraining. Und mir tut alles weh, weil ich krank hoch motiviert war, da komplett zu zerstören irgendwie. Aber das ist doch gerade geil. Ich hatte gestern auch so einen Tag im Training. Das ist doch perfekt, wenn man so richtig Bock hat auf Training. Ja, aber selten geht es mir so, weil das ist so dann schon abends und irgendwie auch, man weiß, es wird brutal anstrengend, vor allem, wenn man es schon ein paar Mal mitgemacht hat und so. Und dann quält man sich so ein bisschen durch. Aber wenn man so direkt mit dem Mindset rangeht, irgendwie auch irgendwie sich selber und den Leuten drumherum, weil das sind zum Teil halt irgendwelche Leute, die nur so halblebig mitmachen, und wenn denen auch mal zeigen willst, wie man das richtig macht, das hat mich komplett gepusht einfach. Was ist dann die beste Übung, um zu zeigen, dass du die am besten ausführst? Eigentlich jede Übung, weil man kann jede Übung, das sind immer meistens so Ganzkörper Übungen, die, wenn man sie hundertprozentig richtig ausführt, was ich auch noch nicht mal glaube, dass ich an dem Punkt bin, dann wird es halt immer intensiver und immer anstrengender. Und man sieht halt, es gibt halt Übungen, da muss halt dein Arm gestreckt sein, deine Schultern müssen unten sein und du musst es halt irgendwie eine Weile halten, dann bist du noch auf einem Bein und dann sollst du noch Bauch anspannen und weiteratmen. Also du musst auf alles irgendwie gleichzeitig achten. Ja. Und je gestreckter dein Arm ist oder je gerade dein Rücken ist und wie auch immer, man merkt es direkt, wenn man einem zuguckt, ah, bei dem sieht es irgendwie besser aus. Auch wenn man gar keine Ahnung hat, was der jetzt alles anders macht, wie der andere, der neben dran ist und so ein bisschen mit den Armen wackelt, kann man, glaube ich, sagen, der weiß schon ein bisschen besser, was er tut. So. Ja, okay. Und gibt es da noch andere Utensilien außer so ein Stepper? Gibt es auch Bälle, so Gymnastikbälle? Ja, gibt auch Bälle. Ah, geil. Bälle sind auch fies, weil da ist einfach nur Luft drin und wenn du halt Kraft auf den Ball aufdringen willst, kannst du unendlich stark da dagegen drücken, weil er federt es ein, du merkst, dass immer mehr geht, aber es wird halt auch immer anstrengender. Also im Endeffekt kämpfst du da auch wieder gegen deinen eigenen Körper. Ist auch sehr anstrengend. Es gibt noch so Gummibänder, die sind eigentlich auch ganz cool, da kann man super viel mitmachen. Da bei dem Krafttraining, also gerade bei dem Zirkeltraining am Montag, war noch Hanteln dabei. Da bin ich mittlerweile auch bei den 3 Kilo Hanteln. Klingt nicht viel, aber für die Übung ist brutal viel. Und was auch manchmal kommt, sind Putzlappen. Putzlappen als Trainingsutensil. Das sind mit Abstand die allerschlimmsten Übungen. Empfehle ich niemandem. Oh, darf ich raten? Das sind bestimmt so Übungen, wo man so entweder so auf den Knien oder wie in Liegestützposition ist und dann die Putzlappen unter den Händen dann so vorwischen muss. Unter anderem, ja. Ja, oder auch einfach im Stehen Beine auseinander und zusammen werden, auf denen es steht, weil man da so rutschen tut. Und einfach die Beine auf den Lappen so zusammenzudrücken, das ist auch brutal anstrengend. Da merkt man, wo man Muskelgruppen hat. Überall. Was ich jetzt merke, ist vor allem der Hintern beziehungsweise Oberschenkel, merke ich auch jeden Tag, wenn ich aufs Rad draufsteige. Wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wo ist denn am schlimmsten? Und am allerschlimmsten finde ich irgendwie Brustmuskulatur, weil das merkt man beim Händewaschen, wenn man dann seine Hände so einseift, dann drückt man das so ein bisschen gegeneinander und es reicht schon, dass das unangenehm ist. Oder wenn man Pulli oder Jacke an- und auszieht, muss man ja auch seinen Arm so ein bisschen nach draußen machen und dann spannt es auch brutal. Das ist am zweiten Tag sogar noch schlimmer wie am ersten. Also ja, heute ist es schlimmer wie am ersten. Ist wirklich so, dass der Muskelkater ist am zweiten Tag am schlimmsten. Und wenn dann am zweiten Tag nicht am schlimmsten ist, dann habt ihr keinen Muskelkater. Ja, habt ihr irgendwas nicht ganz richtig. Dann seid ihr es einfach nicht gewohnt. Dann hätte noch mehr geben können, vielleicht auch einfach. Wahrscheinlich schon. Ja, du hast auch trainiert, beziehungsweise gespielt letzte Woche. Ja, auch das, ja. Und zwar war letzte Woche große Fußballerwoche. Komm, wir starten da mal geschwind rein, auch wenn es nur geschwind ist. Mhm. Kreisliga Update. Wir wollen, das ist unser Ding. Und zwar letzte Woche war die sogenannte englische Woche. Was war das nochmal? Das hatten wir schon mal. Das war, wenn man 2 Spiele in der Woche hat. Jawohl. Und zwar einmal unter der Woche und einmal am Wochenende. Ja. Und zwar hatte ich nicht nur 2 Spiele, sondern ganze 3. Super englische Woche. Super englische Woche. Aber das lag an mir persönlich, weil als allererstes, wir haben unseren Trainer gefeuert am Dienstag letzte Woche. Okay. Also nicht wir, sondern unser Vereinsvorstand, die haben gemeint, ja, es braucht frischen Wind. Wir sind zwar eigentlich oben mit dabei und stehen da, wo wir stehen wollen, nur spielen wir nicht den Fußball, den wir spielen wollen. Okay, also man könnte entweder so auslegen, dass sie sagen wollen, der ist schlecht, oder man sagt halt von wegen, ja, das harmoniert halt nicht so irgendwie zusammen. Ja, aber das Problem ist, unser alter Trainer, der war halt super sympathisch. Okay. Er war türkischer Abstammung. Ja. Und bei Türken gibt es zwei Arten. Entweder sind sie super sympathisch und super nett, das war einer von denen, oder sind halt so Aslaks-Kennex. Das kennt auch jeder. Ja, und das war halt einer von der netten Sorte. So, der grüßt dich immer, wenn man ein gutes Wort für dich und versucht halt das Bestmögliche aus dir rauszuholen, meiner Meinung nach. Mhm. Aber am Fußballtaktischen, da klemmt es ein bisschen bei ihm, muss man ehrlich zugeben. Ich bin jetzt auch nicht so der Taktikfuchs, aber er hätte sich schon so ein, zwei YouTube-Videos dazu angucken können. So. Ja, und jetzt hat es unser Co-Trainer übernommen, der übrigens 10 Jahre lang Profi war in der türkischen Bundesliga. Au türkische Abstammung. Okay. Oberbrüten hat es mit Türken, ja. Aber der ist nochmal eine Stufe sympathischer, weil er halt aus dem Profibereich kommt. Und dann denkt man halt, ja, okay, das ist halt voll der So ein Abgehobener, ja. Aber so gar nicht. Okay. Deswegen fällt es bei ihm noch mehr auf. Und der bringt dir halt nochmal taktisch, weil der auch nach jedem Pass oder sowas im Training will er dir noch sagen, wie du das besser machen könntest, oder hol dich einzeln mal raus und sag, hey, probier mal das. Ah, okay. So, es bringt dich cool. Schon weiter. So. Ja. Und dann hat man am Mittwoch das erste Spiel unter ihm. Und haben das gleich mal gewonnen. Das war in Backnang, bei der Viktoria Backnang. Also hat es sich direkt schon mal gelohnt, genau. Podcasts sausen zu lassen. Ja, wo ich aber nur eine Viertelstunde zum Einsatz kam. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, morgen spielt auch zweite, am Donnerstag drauf. Ja, komm, ich spiele auch nochmal. Mhm. Macht mir ja nichts aus. Und dann sind wir nach, wo war das? Nach Leutenbach, aber haben nicht gegen Leutenbach gespielt, sondern gegen Weiler zum Stein. Okay. Weil er zum Stein kein Flutlicht hat und bla bla bla. Und dann haben wir halt da noch ein richtig gutes Spiel gemacht, vor allem ich. Oh, jetzt kommt. Ja, keine Ahnung, ich habe halt irgendwann mal eine gute Aktion gehabt, habe mir im Mittelfeld einen Ball erobert, bin dann komplett dreiviertel Feld runtergesprintet, dann kam so ein Innenverteidiger an, wollte mich umgrätschen. Okay. Und dann bin ich auch noch sauber drüber gesprungen und auf Höhe 16er schaue ich so nach rechts, sehe unseren Stürmer, der ist dunkelhäutig. Yeah. Und ich Anfang Mitte 40 und ich halt so der typische Kreisliga B-Spieler, der halt so einmal die Saison trifft und so, der kann halt kein Ball spielen, sorry, das hat wenig mit Fußball zu tun. Aber den habe ich halt gesehen und bin dann noch weitergelaufen, auf Höhe 5er spiele ich dann einfach quer rüber und er schießt und schießt den Torwart an, aber der springt noch irgendwie rein und die Freude in dem sein Gesicht, das waren die 60 Meter Sprint sowas von wert. Sehr schön. Und nach dem Spiel hat er gesagt, Fehle, die nächste Runde geht auf mich, nach dem Tor. Geil. Ja, Grüße raus an der Petro, bester Mann. Ah, super. Und dann am Sonntag noch, aber da reden wir jetzt mal nicht drüber. Hast ja gesagt, ich würde ein kurzes Update. Ja, auf jeden Fall zurück zum Training gestern. Wir haben viel Sprintübungen gemacht, halt auch für Ausdauer. War auch mehr oder weniger intervallmäßig, heißt, du läufst aus dem Mittelfeld von der Mittellinie los, machst da so ein bisschen Slalom, ein bisschen Springen und dann läufst du aufs Tor zu mit einem Ball, schießt da drauf, dann holst deinen Ball und läufst zur Eckfahne und dann sprintest mit 70-80% wieder zurück und stellst dich wieder hinten an und das ist halt immer so zirkulierend. Und du bist eigentlich fast immer in Bewegung, manchmal Sprint, manchmal nur so ja, joggenmäßig, aber halt immer mit Ball am Fuß, was mir persönlich gut gefällt, wenn man dann halt mit Ball trainiert, klar. Und das war auch anstrengend. Sprints, das ist eigentlich gar nicht meine Stärke. Aber ich glaube, man muss es auch so machen als neuer Trainer, dass man gleich so ein bisschen einfach das Game wieder upsteppt, damit die Leute wissen, jetzt verändert sich was und dann sind die Leute auch wahrscheinlich ein bisschen mehr bei der Sache. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es verläuft. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg auf jeden Fall. Dankeschön. Ich glaube, da ist jetzt wieder außer die Situation, dass du du hast beim, ich glaube, beim letzten Mal beim Trainer gesagt, dass du dich da so ein bisschen beweisen musst, dass der dich immer aufstellt und möglichst lange spielen. Ja, klar, ich würde genau die gleiche Obwohl Situation. Der Co-Trainer war, war der aber dann nicht immer beim Training dabei, oder wie? Doch, doch. Das auch. Der war quasi Trainer von der zweiten. Okay. Aber wir trainieren immer mit der zweiten zusammen, deswegen sind wir eigentlich eine Mannschaft. So. Alles klar. Ja, sehr schön. Schönes Update. Wunderbar. Ich habe gerade noch gesehen, ich wollte noch irgendwas zum als Einstiegsthema machen. Jetzt sind wir halt schon fortgeschritten. Die Technik zeigt immer noch nichts an. Aber ich glaube, es passt alles. Und zwar habe ich mich ja beim letzten Mal direkt am Anfang entschuldigt. Zwecks Roy Bianco. Aha, gut so, gut so. Und da ist eine witzige Story passiert, denn der liebe Digison, Grüße gehen raus, wollte danach auch ein bisschen reinhören und hat es gesucht, aber hat halt nicht gewusst, wie man Roy Bianco schreibt und hat dann nach einem sogenannten Räuber Janko gesucht und hat sich dann ein bisschen Räubermusik angehört. Ja, wow. Das fand er dann bestimmt super scheiße und hat sich gedacht, was ist mit euch los? Nee, ich glaube, er hat schon gemerkt, dass es nicht das Richtige ist irgendwie, aber es hat mich schon sehr zum Lachen gebracht. Deswegen habe ich gedacht, das muss ich mir direkt aufschreiben und hier im Podcast erzählen. Sehr gut. Also es sind zwei Namen, es ist Roy, so wie Siegfried und Roy, und Bianco, so wie Weiß auf Italienisch. So sieht's aus. Falls ihr suchen wollt. Und zufällig im Status waren auch Lieder drin. Es gab, glaube ich, zu dem keinen Status. Aber davor beim Stadion war, glaube ich, irgendwo Roy Bianco unterlegt. Genau, sucht's einfach, es lohnt sich. Ja, hast du ein kleines Thema für uns? Ich habe ein großes Thema für uns. Oh. Und zwar ging auch wieder um diese Woche. Und zwar diese Woche Montag habe ich was ganz anderes gemacht, was man eigentlich nie macht. Und zwar, das ist wieder aus der Kategorie, dass ich ausziehe. Aha, sehr schön. Was braucht man so an Geräte fürs Haus? Ein Staubsauger. Oh ja, du hast es direkt erraten. Echt jetzt? Ja. Und okay. Zwar so circa vor einem Monat hat meine Oma gesagt, hey, ja, du kannst mir mal schön helfen, ich finde es auf dem Google-Net, hat sie nach einem Vorwerkvertreter gesucht, der doch vorbeikommen sollte und mal seine Produkte vorstellt und so. Das ist ja sehr dankbar den Vertretern gegenüber, sonst müssen die doch immer Klingeln putzen, ja, irgendwo hinzukommen. Aber dann ist deine Oma so freundlich und ruft die direkt an. Ja, das war super kompliziert, einen zu finden, der für deinen Bezirk zuständig ist. Ja, weil das so rum nicht gedacht ist, das wahrscheinlich. Das ist viel zu komplex. Das Vorwerkvertretersystem funktioniert nur genau andersrum und sonst gar nicht. Ja, und vor allem das Ding war, wir hatten ja großes Interesse, nicht nur ich, sondern auch meine Mutter und meine Schwester, die... Habt ihr Vorwerkparty gemacht? Wir waren alle interessiert und waren eigentlich bereit und willig, Geld auszugeben. Okay, aber es kam niemand. Es war halt brutal schwierig, einen zu finden, aber wir haben einen gefunden. Okay. Und deswegen war am Montag große Vorwerkparty bei meiner Oma. Dann kam der Herr Langert, kam vorbei und hat seinen Akkustaubsauger und seinen kabelgebundenen Staubsauger auspackt und hat uns das mal vorgeführt. Okay. Und das war... Haben die nicht auch einen Staubsaugroboter im Laborator? Ja, aber wir waren hauptsächlich interessiert an dem Akkusauger. Okay, ich hätte es den trotzdem schleppen lassen. Einfach so. Ja, aber der Roboter, das Problem ist, der kann nicht wischen. Ja, der Roboter ist richtig scheiße von denen. Echt? Der war noch nie gut. Die haben so, ich weiß nicht, die Chinesen, was Staubsaugerroboter angeht, die sind uns so weit voraus. Ich glaube, das holt kein deutscher Hersteller mehr ein. Ich weiß nicht, was die machen. Ich glaube, die haben gesammelt, komplett kartografiert jedes Wohnzimmer von Deutschland oder zumindest jedes zweite, weil von den Dingen gibt es echt viel. Die gibt es wie als Sand am Meer. Ja, aber erzähl mal, was macht du bei einer Vorwerk-Staubsauger-Party? Ja, erstmal kommt der rein mit so riesen Koffern. Ja. Wo halt die Dinger akkurat drin sitzen, das ist schon mal sehr beeindruckend, dass das da... Er trägt die nicht los rein, die haben alle ihr Verpackerle. Alle ihr Verpackerle und alle ihre Tasche und das ist wunderschön. Und dann packt er die auf und das ist so ein ganz, wie sagt man, nicht so hibbelig, aber ganz, das ist ein Schwätzer. Ja, muss man glaube ich sein. Der also, schwätzt gern und der hat gesagt, ja, das ist eigentlich der Typ, der hat ein paar so einen Vertriebler unter sich, die halt von Haus zu Haus gehen. Okay. Das ist halt so der Kapo so vom Bezirk hier rum. Ja. Ja, und der hat gesagt, ja, ey, bei so einem Interesse, da kann ich keinen so einen Jungen dahin schicken. Das sowas mache ich dann selber. Der hat gesagt, ich glaube, er hat gesagt, ja, der wäre dann untergegangen bei euch. Weil wir halt auch nicht so sind, die das so richtig ernst nehmen, sondern auch so ein bisschen mit Humor, dass jetzt so ein Vorwerk vertreten ist und seinen Staubsauger vorführt. Ist halt schon lustig. Eigentlich schon, ja. Hätte ich mir, glaube ich, auch gern angehört. Ja. Ist kein Problem, dazu komme ich später. Oh je. Und zwar hat er dann angefangen, weil wir ja mit dem Akkusauger Interesse gehebt haben, mit dem Akkusauger. Und das ist so ein Modell, wie man es kennt, wie so ein Dyson sieht er aus. Also wie ein schlechter Dyson. Rein von der Optik. Nur kann der halt vorne unten seinen Aufsatz wechseln. Es gibt zwei Hauptaufsätze. Das ist einmal so der Saugwischer, der hat dann vorne und hinten zwei Ansauger und in der Mitte so ein Wischtuch, das oszillierende Bewegungen macht. Okay. Das heißt, das dreht halt so ein bisschen das wild macht rum. Macht noch ein bisschen mechanische Bearbeitung vom Boden, nicht nur so das, was man vollends drüber zieht. Ja, genau, der schrubbt schon gut rum. Okay. Ja, 24 Umdrehungen pro Minute. Pro Sekunde. So. Pro Sekunde, aha. Okay. Ja. Also da wird geschrubbt. Ein bisschen wie so, es gibt doch, also wir hatten hier, wo wir renoviert haben, bei der Wohnung mussten wir den Boden glatt schleifen. Da gibt es so Schleifmaschinen, wo man auch, und die muss man ganz komisch ausbalancieren. Ich habe das nicht hinbekommen und da dreht sich unten auch einfach so eine Scheibe, aber die schmirgelt halt. Die schmirgelt halt, ja, ich kenne die Geräte, die sind super lustig. Ja, genau, und dann hat er den Saugwischer erstmal vorgestellt, da passiert nicht viel, aber das Schöne ist, der hat so. Also es ist ein Beutelstaubsauger, da gibt es einen kleinen Beutel, den du in den Griffbereich einsetzt. Und jetzt hat er keinen Beutel eingesetzt, sondern jedes Mal, wo er einen anderen Aufsatz drauf gemacht hat, hat er so ein Testtuch reingemacht, okay, anstatt dem Filter. Und dann sieht man halt die Verschmutzung, was alles angesaugt wird und so. Er hat deine Oma vorher ihr Haus geputzt? Mhm. Das macht man, glaube ich, so. Hat sie gemacht. Weil dann weiß man, was der jetzt noch holt, das hat mein vorheriger nicht geholt. Ja. Oder man denkt es zumindest. Ja, auf jeden Fall bei dem Saugwischer, da kam schon gut was bei rum, obwohl eigentlich man denken müsste, ja, es wird ja alles weggewischt, aber vorne und hinten wird ja auch angesaugt und das funktioniert einfach wunderbar. Mhm. Und dann hat man auch gesehen, ja, das Tüchle unten dran war schon gut verschmutzt, aber man könnte theoretisch damit eine ganze Bude putzen, ohne dass man es irgendwie ausbringen muss oder nochmal neu putzen. Ja, das ist wahrscheinlich der Vorteil, dass das vorher der grobe Schmutz nicht auch in dem Tuch landet, kann ja wahrscheinlich länger das Tuch, weil das denke ich auch mal das lästigste an dem ganzen Geschäft, wenn du da alle paar Minuten das Ding wieder ausputzen musst. Ja. Ich war mit meinen Eltern und meiner Schwester auch mal bei so einem Vertreter, aber da sind wir irgendwo in Backnang hingegangen und es war ein Hühler-Vertreter, das sind die Staubsauger, wo Wasser drin ist, wo es so auf ökonomisch, ökologisch machen irgendwie und der hat gesagt, dass das anscheinend schon ein bisschen Bauernfängerei ist mit diesem Tuch dazwischen drin, weil du könntest das Tuch auch einfach in deinen alten Staubsauger reinmachen und dann würde das auch wieder dreckig werden. Also es liegt ja daran, dass der alte Staubsauger von deiner Oma jetzt schlecht saugen tut, sondern du kommst jedes Mal, kommt da wieder irgendwas, wenn du ja, drüber saugen tust. Meine Oma, ihr voriger Staubsauger ist auch ein Vorwerk. Also nur ein kleines Upgrade. Ja. Ja, gut, dass du sagst mit dem Wasser drin. Und zwar hat der Saugwischadapter hat auch einen Wassertank, 300 Milliliter. Mit dem kommst du anscheinend 200 Quadratmeter weit auf niedrigster Stufe. Wasserzufuhr. Okay. Ja. Hört sich bis jetzt alles richtig an. Jawohl. Und dann hat er den Aufsatz gewechselt, dann ist es ein reiner Sauger. Das hat dann so rollierende Bürsten, wie man es kennt eigentlich, so das so ansaugt. Und die Bürsten sind vor allem gut für Teppiche. Meine Oma hat viel Teppiche, also war das die perfekte Umgebung, das mal abzuchecken. Und das war krass, was der Staubsauger da alles rausgeholt hat. Weil das war wirklich, wirklich viel. Teppich ist, glaube ich, der Trick, weil das ist wirklich so das Ding, da kann ich, glaube ich, unendlich oft drüber saugen. Ja, meine Oma hat das, da kommt immer was raus. Wir haben da wirklich drei so Tücher schmutzig gemacht, da kam wirklich immer wieder was raus. Habt ihr auch direkt selber Hand anlegen dürfen an den Geräten? Ja. Oder bis jetzt ist es nur ein Gerät, oder? Ja, es ist bisher ein Hauptgerät, nur andere Adapter. Okay. Genau, okay. Ja, er hat es immer so vormontiert, hier das Tüchle reingepackt, den Adapter gewechselt und dann halt so kurz angewischt und hat es dann uns rumgegeben. Dann konnten wir es auch testen. Das war dann auch schon ein super schönes Handling, weil das schwenkt so mit und dann kommst du so super clean in die Ecken rein und das ist wirklich ein durchdachtes Gerät. Ja, soll das glaube ich auch sein. Also wenn man den Namen hört, verbindet man ja direkt sowas da damit. Und dann musst du es halt auch liefern, kannst dich nicht drauf ausruhen, dass Leute bei dir anrufen und dich herbestellen. Du musst auch gescheite Produkte vorweisen. Aber man muss auch sagen, ich bin auch leicht zu begeistern bei sowas. Vor allem Staubsaugern. Generell durch Geräte und sowas in Hightech zu verpacken. Okay. So einfache Geräte da nochmal einen Schnickschnack reinzumachen, wie zum Beispiel, dass du bei dem Saugadapter, bei dem Griff oben gibt es einen Turbo-Modus, wo einfach nochmal mehr Power dahinter ist. Mhm. Wenn du den ganz normalen Sauger unten dran hast, dann im Turbo-Modus klappt sich vorne eine Klappe hoch und dann kannst du so Brösel von Brötchen oder sowas ansaugen. Da hat er so einen Staubdinger genommen, den er aus dem Tuch rausgenommen hat, aus dem Drecktuch. Hat den so Klumpen hingeschmissen, hat ihn auf den Boden geworfen und dann hat er den Turbo angeschalten und das ist so 15 Zentimeter weg gewesen, der Sauger hat ihn so angesaugt und das war so super begeisternd. Aber ich glaube, ich verstehe das Problem, weil das ist ja nicht nur so, dass der so viel Kraft hat, es anzusaugen, sondern wenn man saugt mit einem normalen Staubsauger, dann schiebst du es vor dir her. Genau, schiebst es her, weil es zu hoch ist, auch wenn da irgendwie von den Pflanzen so Blätter runtergefallen sind, die sind einfach zu hoch, dass du drüber gleiten kannst, dann musst du es immer so anlupfen und so von oben so, so einsaugen. So. Wie nochmal? So. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, genau so ist so das auch erklärt. Und das war der Moment, da hat er mich gehabt. Da war ich dann into it. Und als er dann noch gezeigt hat, dass man den Griff, das ist ja eigentlich ein relativ langes Gerät, dass man den so easy peasy vor sich herschieben kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel sein Auto aussaugen will, dann kann man den Griff einmal so auf einer Achse so umklappen und dann hast du ihn so praktisch an der Hand. Mhm. Und das fand ich schon ziemlich cool. Wo ich dann aber komplett dabei war, es gibt oben gibt's so Knöpfe, so Kippschalter. So stärker, nicht so stark. Plus, minus quasi. Und wenn man den so in der Hand hat, ganz normal, mit dem Saugadapter dran und man putzt seine Wohnung, ist vorne stärker und hinten weniger stark. Und wenn du den jetzt umklappst, dreht sich die Logik, logischerweise. Mhm. Dann ist immer noch vorne statt und hinten Ding. Und das ist halt so simpel, aber das hat mich irgendwie begeistert. Fand ich gut. Ich glaube, für dich wäre es richtig cool, mal auf so eine Stuttgarter Messe zu gehen, wo einfach alles Mögliche ausgestellt wird. Da versuchen ja auch immer Leute, ihre Innovation an den Mann zu bringen. Ja. Und dann kannst du einfach immer dazustehen, dir das erklären lassen, selber ausprobieren. In der nächsten Halle gibt es dann wieder was zu essen und zu trinken. Dann kommst du wieder in eine Halle, da gibt es Autos und E-Mobilität und so Zeug. Ich glaube, das wäre das Richtige für dich. Ich glaube, da bin ich leicht zu begeistern. Ja. Aber ich bin dann auch immer so im Kaufrausch. Ich gebe dann gerne mein Geld dafür aus. Ja, ich nehme 3. Ja, und dann haben wir halt verschiedene Aufsätze probiert, war schon super cool. Und jeder Aufsatz ist so bis ins letzte Detail durchdacht, dass wirklich alles saugen kannst und alles passt. Hat der Staubsauger dann auch Bluetooth? Nein. Weiß ich nicht. Bestimmt hat er eine App-Funktion. Ich krieg ihn eventuell noch diese Woche, deswegen. Okay, das muss ich da. Dann ja, das dauert 3 bis 5 Werktage, meint er. Ich habe mal, also ich gucke auch gern auf, vor allem auf YouTube, irgendwelche Technik-Reviews zu Sachen an, die ich jetzt nicht mal vorhabe, mir zu kaufen, sondern einfach nur, weil ich entweder wissen will, was der Hersteller so kann und so. Und da habe ich mir natürlich schon ein paar Dyson-Produkte angeguckt und der Dyson-Staubsauger, der hat vorne einen Laser dran. Mhm. Der lasert über den Boden und dadurch sieht man Schmutz richtig, richtig gut. Das sieht mega vercheckt aus. Und der zählt dann, wie groß die Partikel sind und zeigt die so statistisch hinten auf so einem Display an. Das wäre für mich so ein richtig krasses Kaufargument. Aber das bringt die überhaupt gar nichts. Aber mit Statistik kriegst du mich auch. Und mit so einem Display. Und dann denkst du, ich muss die Balken füllen, damit da mehr Staub drin ist und so. Ja, der Ding hat auch ein Display, aber das ist auch ganz lustig, weil du kannst ihn so aufstellen in so eine Sperrfunktion, dann steht er von sich selber. Yeah. Und sobald du ihn einmal nach vorne kippst, ist wie so eine Entriegelung und dann legt er automatisch los. Okay. Und in dem Moment dreht sich das Display, dass du, wenn du den vor dir her schiebst, das Display zu dir siehst. Wenn du ihn aufstellst, dreht sich es wieder rum. Und wenn du von vorne drauf zuläufst, siehst du zum Beispiel die Akkuanzeige. Das hört sich auch cool an, ja. Und das ist jetzt genau das Gerät, wo du schon direkt geordert hast? Genau. Okay. Er hat uns dann noch den Kabelgebundenen gezeigt, weil meine Schwester hat überlegt, doch lieber einen Kabelgebundenen. Aber tatsächlich ist der Sauger, der Akkustaubsauger, der allererste, der laut Stiftung Warentest und allen möglichen Tests genauso leistungsstark ist wie der Kabelgebundene. Ah, okay. Mhm. Ja, da gibt es auch eine nette Anekdote, weiß ich auch nicht, ob die überhaupt wahr ist, aber wo Dyson den ersten Staubsauger rausgebracht hat, haben die den so gemacht, dass er leise ist. Und dann haben die Leute den aber nicht nutzen wollen, weil sie gewohnt waren, dass das so ohrenbetäubender Lärm ist, was ein Staubsauger machen muss. Nur dann hat er die richtige Power. Ja. Und deswegen fanden den alle scheiße, obwohl er gar nicht so scheiße zu dem Zeitpunkt war. Ist schon witzig, wie die Leute dann da auch ticken. Ja, die haben ja den besonderen Antrieb mit der Turbine. Die soll ja richtig krass sein. Ja, aber jetzt bist du halt im Vorwerk-Game drin. Ja, und jetzt zu dem Punkt, dass du das auch erleben kannst. Und zwar zur Inbetriebnahme kriegt man noch eine Einführung. Oh. Und zwar krieg ich einen 50-Euro-Gutschein, wenn ich mindestens zwei andere Haushalte mit zur Inbetriebnahme mitbringe. Und wenn du Bock hast, kannst du natürlich mit dabei sein, kein Problem. Ja, wenn ich Zeit habe, bin ich auf jeden Fall dabei. Ja. Aber ich weiß, wie das läuft. Ich war schon, glaube ich, bei zwei Thermomix-Partys und da ist das auch, funktioniert das genauso. So wie eigentlich auch bei jedem, wie heißt das, Finanzberater-Kerle, da funktioniert es auch mal so, dass sie dann sagen, oh ja, können Sie mir noch ein paar Namen nennen? Und dann tust du da deine Freunde so vors Messer werfen, dass die dann auch noch gewillt sind. Aber ja, wenn es funktioniert, wenn das Produkt überzeugt, dann... Ja, also ich bin wirklich überzeugt, wie von so einem Schneeballsystem. Also ich klinge wie so ein... ja, wie als ob ich jetzt bald Vertreter wäre. Man merkt. Ja, aber es ist wirklich ein gutes Produkt. Okay. Ja, ja, das gucke ich mir dann gerne an, wenn das zeitlich passt, dann bin ich am Start. Nice. Sehr schön. Kleines, wie heißt's? Wie heißt es, Pabel? Bubi wird erwachsen, Pabel. Bubi wird erwachsen. Oh Mann. Sehr schön. Was ist als nächstes geplant? Seid ihr noch am Kaufen? Du hast schon ab und zu erzählt, dass es Möbel gibt, dass ihr da euch schon viel ausgesucht habt. Ja, der nächste Was brauchst du technisch noch? Technisch, ich habe eigentlich einen Fernseher. Ich brauche noch ein anständiges Soundsystem. Mhm. Aber da muss ich erstmal den Fernseher einrichten und dann schauen, was wohin geht, wo kriege ich einen Lautsprecher hin und dann schauen wir an, das mal. Ja. Weil das kriegst du schon einigermaßen dann direkt beim Einkaufen mit. Da musst du jetzt nicht zwei Monate drauf warten, bis das geliefert wird. Ja, und es muss auch niemand zu dir nach Hause kommen. Aber so. Das wäre auch witzig, da kommt einer und baut dann so ganz viele Boxen bei dir auf und dann kannst du die alle so testhören. Ja, da macht es niemand. Nee. Naja, ja, Marktlücke. Ich sag, wie es ist. Ja. Eins wollte ich noch sagen, und zwar haben wir ja, wie schon gesagt, das bisschen mit Humor genommen, dass jetzt so ein Vorwerk-Tübi da war und dann musste man ganz am Ende, als der Vertrag zustande kam, hat er sein Tablet ausgepackt und hat darauf alle Details nochmal vorgelesen. Und da hat er gesagt, ja, und es ist gerade Jubiläumswoche, Jubiläumsjahr. Und da kriegen sie die Vorwerk-Duftkerze dazu. Und Sabrina, meine Schwester, so, ja, die wollte ich ja schon immer haben. Und damit konnte er gar nicht umgehen. Hat sie dann so angeschaut, hat so weitergemacht. Das war so unglaublich witzig. Und ich, Sabrina und David lachen uns dann ab und Maren schaut uns so an und denkt mir so, oh, so unprofessionell. Wo bin ich hier gelandet? Und wir haben halt die ganze Zeit so Quatsch gesagt und so. Wir haben das halt brutal mit Humor genommen. Ja, ist doch auch für ihn dann entspannt. Ja, und er hat jetzt drei Staubsauger verkauft. Oha, und sich gelohnt. Es gab auch noch so einen kleinen Akkusauger dazu, gratis. Weißt du, so einen ganz, ganz kleinen. So einen, wie ich habe. Ich habe die Billo-Billo-Version von so einem Hand-Akku-Staubsauger. Ja, genau. Reicht mir völlig zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, und den gab es noch gratis mit dazu. Ah, ja. Und den, dann hat er gesagt, er lässt sich noch was Besonderes einfallen für uns, weil wir drei Staubsauger kaufen. Oha. Das passiert einmal im Schaltjahr. Gibt es noch so eine Vorwerk-Torte oder ein Vorwerk-Sekt oder sowas? Ja, geil, ey, super geil. Mal schauen. Ja, das sind aber große Versprechungen. Ja, bin ich auch mal gespannt, was da noch kommt. Ja, kann ich uns ja updaten, wenn es soweit ist. So. Ja, mein aktuelles Highlight, und mich hat es auch sehr verwundert, dass du es mitbekommen hast, ist die aktuelle SW1-Hitparade. Auch schlechtes Timing, weil ich hätte es in der letzten Folge wahrscheinlich empfohlen, dass die Leute es auf dem Schirm haben. Aber jetzt, wenn sie es hören, ist es ja eigentlich... quasi schon vorbei. Nee, eigentlich nicht. Wenn sie morgens kleine Podcast hören, dann macht auf jeden Fall das Radio an. Hört erst die Folge, natürlich, die geht vor. Und dann macht das Radio an, weil gerade so die Top 100, die laufen dann so allmählich... am Freitag runter, die sind sehr verrückt. Also da wechseln die Genres kunterbunt durch und sind wahrscheinlich alles Lieder, nicht ganz, aber viele Lieder, die man kennt und wo man auch denkt, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja. Oder was ist das überhaupt? Ich glaube, ich bin gerade in einer Tropfsteinhöhle oder sowas. Solche Lieder kommen halt dann auch. Ja, und wer macht's dieses Jahr, Patrick? Das finde ich gar nicht so wichtig, wenn ich ehrlich sage. Das ist das Wichtigste. Queen, weißt du? Ich glaube, aber es ist immer noch Queen. Ich glaube, die Leute haben Bock auf Queen irgendwie. Immer noch. War es nicht letztes Jahr auch? Ja, es ist immer so ein Hin und Her. Es war einmal Disturbed mit Sound of Silence, also dem Cover von Simon & Garfunkel. Mhm. Kennt jeder, denke ich mal. Dann war es immer noch Stairway to Heaven von Led Zeppelin. Led Zeppelin, ja. Und Bohemian Rhapsody. Dann Bohemian Rhapsody. Und Bohemian Rhapsody hatte jetzt vergangene Zeit so ein bisschen den Bonus von dem Film. Da waren die Leute gecatcht und so. Und da kriegt man auch richtige Sympathie mit der Band an sich, weil das macht dann auch einen nochmal ein bisschen, wie sagt man, williger für die zu stimmen, anstatt für die anderen. Ich glaube, man könnte auch einfach für alles gleichzeitig stimmen. Es läuft übrigens so ab, für alle, die es vielleicht nicht wissen, man kann 5 Lieder sich aussuchen. Dazu geht man auf so eine Webseite. Also könnt ihr jetzt nicht mehr machen, könnt ihr für nächstes Jahr euch überlegen, ob ihr es macht. Und das erste Lied kriegt dann einfach 5 Punkte und dann absteigend, also euer 5. Vote kriegt dann nur 1 Punkt und die Punkte werden alle gesammelt. Und am Montagmorgen um, glaube ich, 5 Uhr oder irgendwie so 1 oder 2 Minuten vor 5 ging es los. Und da waren sie, glaube ich, dann bei 1.100 oder sowas. Und seitdem läuft es in, glaube ich, die machen 5 Schichten oder sowas, die Moderatoren. Und es ist irgendwie richtig cool, weil man kann denen einfach bei der Arbeit zugucken. Und ich finde so Radioarbeit schon interessant zu sehen, weil es ist was, das man mitkriegt. Man weiß genau, wie es sich anhört, aber man weiß nicht, wie sieht es da aus? Was haben die für eine Technik da rumfahren? Wie tun sie das Sacheinsprechen? Und keine Ahnung, was machen sie überhaupt für Mimiken oder sowas? Es ist natürlich eine andere Situation, wie wenn die das wahrscheinlich machen, wenn keine Kamera an ist. Weil dann kannst du einfach in der Jogginghose da sitzen, ja, ein bisschen vergammelt, morgens nicht die Haare gekämmt. Die machen sich da schon schick fürs Fernsehen. Und zusätzlich sind sie immer ab 3 Uhr an irgendeinem Ort. Heute ist Schwäbisch Hall. Da habe ich noch kurz überlegt, ob wir da hinfahren sollen und wo die dort aufnehmen. Aber wäre ein bisschen arg stressig gewesen. Montag war es Ravensburg und gestern war es in Ulm, was ich sehr cool fand. Und habe auch bei jemandem gesehen, der es im Status hatte. Also einer von meinen Freunden war dort vor Ort, was ich ganz cool fand, weil ich da studiert habe. By the way. Ja, und du hast gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil bei dir läuft kein Radio. Du hast es ja aber auch nicht erzählt. Ist ja nicht so, als hätten wir uns am Wochenende nicht genug gesehen. Aber ja, das geht auf deine Kappe. Wow, okay. Ich bin sonst anscheinend der SWR1-Hitparaden-Botschafter. Ja, du machst das jedes Jahr. Leute, hört euch an! Hitparade, verdammte Angst. Habt ihr gewotet? Seid ihr am Start? Schau, hört euch an. Du bist, ich bin Vorwerkvertreter und du SWR1-Hitparaden. Okay, okay. Eigentlich ist das jedes Jahr so. Ich sehe es ein, war auf jeden Fall mein Fehler. Ja. Nicht mehr im Status war es. Gestern war es im Status, dass ich es höre zumindest. Ja, Leute, ihr verpasst was. Aber man kann das ab diesem Jahr auch einfach nachgucken, was aber ein bisschen, glaube ich, komisch ist. Weil ich glaube, das ist auch irgendwie das Coole, wenn man im Auto sitzt und kriegt irgendwie mit, dass die neben einem, vor einem, hinter einem auch den Radiosender hören und irgendwie mitsingen oder sowas. Weil das Coole am normalen Radio, also wenn ihr es nicht übers Internet hört, ist ja, dass alles wirklich ganz genau synchron ist. Und man dann einfach in getrennten Autos zusammen das Lied singen kann. Ja. Ja. Ja, normalerweise, weil du ja gerade schon auf was angespielt hast, normalerweise fällt nämlich der Hitparaden-Freitag immer auf den Geburtstag. Ja. Also die Geburtstagsfeier von Chrissy und mir, das hat sich schon ein bisschen so etabliert. Ist gut, dass es dieses Jahr nicht so war, weil ich habe Karten zum Finale geschenkt bekommen und da ist für mich das erste Mal, dass ich beim Finale von der Hitparade dabei bin. Ah, geil. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Werde ich auf jeden Fall berichten, wie es war. Ja, ich bin sehr gespannt. Wo ist das Finale? In Stuttgart? Ja, in der Schleierhalle ist. Ah, okay, krass. Man hat es immer im Stream die letzten Jahre so gesehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann der erste Platz gespielt wurde und so. Und dann verabschieden sich alle und dann geht scheinbar noch irgendeine Party, die gut sein soll. Deswegen lasse ich mich da mal ein bisschen drauf ein. Ja, Schleierhalle ist immer ganz okay. Ja, sollen wir ein bisschen über den Geburtstag reden? Ja, können wir. Wie Uhr ist eigentlich? Viertel nach. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder so. Ja, fast. Fast. Also, ja, von meiner Seite gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Wir haben zwar morgens schon aufgebaut, so um 11. Es ging auch wieder ruckzuck, weil mittlerweile sind wir einfach ein eingespieltes Team. Ja, finde ich auch. Hat mir auch gut gefallen. Hat mir auch sehr gut gefallen, dass du spontan, wir haben dich, glaube ich, einen Tag vorher das angerufen. Ja, abends um 10 oder sowas. Keine Ahnung mehr. Wenn du morgens um 11 Uhr oder was war es? Ja, 10 ja. Uhr, keine Ahnung. Schon früh für sowas aufbauen, aber es wäre anders einfach nicht gegangen. Ja, war schnell gestanden. Mir war es wichtig, dass viel Technik da steht. Ja, auf jeden Fall. Das ist immer nochmal Next Level, wenn ihr feiert, zu wenn ein Normalo feiert. Ja. Da ist schon nochmal andere Technik am Start. Und zwar, es gab eine kleine Premiere, auf die ich auch super stolz war. Ich glaube, ich habe mir das sogar schon mal überlegt gehabt, aber dann war ich so kurz vor dem Ziel dann doch zu faul, das irgendwie umzusetzen. Weil dieses Mal habe ich gedacht, also die Party ist immer so verteilt in zwei Räume. Ein Raum, da werden hauptsächlich Trinkspiele gespielt. Und da stehen die Kühlschränke, wo man die neuen Getränke bekommt. Und ein so Hauptpartyraum, wo dann danach die Party ist, wo alle abdancen und wo es auch Essen gibt und wo man sich auch hinsetzen kann. Also der Raum wandelt vom Fressalienraum immer mehr zum, ja, Dagorte-Dike. Raum, so würde ich es mal betiteln. Und dieses Mal habe ich mir gedacht, ich schalte aber die Musik von den zwei Räumen zusammen. Du fandest, glaube ich, nicht so gut, habe ich zumindest so rausgehört. Du warst vor allem am Anfang sehr skeptisch dem Gegenüber. Aber andere Leute haben mir berichtet, dass sie es sehr cool finden. Ich fand es im Nachhinein auch ziemlich cool, vor allem wenn man rüberläuft. Klar, ich bin da ein... Das stimmt nicht so ganz. Ich bin da ein Fan von, wenn man in den Raum wechselt und da läuft die gleiche Mucke. Ich bin aber auch ein Fan von, wenn man den Raum wechselt und da läuft eine andere Mucke. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel gerade im Partyraum bin und ich schaue nur zu, ja, wie irgendwelche Leute Trinkspiele spielen und da läuft jetzt Mucke, die mir nicht so gefällt, dann gehe ich halt rüber. So, ah, okay. Das ist halt mein Argument. Ja. Nennt man einen zweiten Dancefloor-Bereich. Genau, weil... Auch im Trinkspielzimmer kann manchmal die Party gehen. Ja, da war es vor allem auch zwischenzeitlich übertrieben voll. Da bin ich fast nicht bis zum Kühlschrank gekommen, um dir ein neues Bier zu holen. Da waren viele Leute da. Aber wir haben auch gezielt, laden wir immer sehr viele Leute ein zu der Party, weil den Aufwand, den wir betreiben, ich habe es auch im Vorfeld war es schon, da kam es mir noch nie so anstrengend vor. Man muss an so viele Kleinigkeiten denken und dann fährt man doch noch an demselben Tag los und holt noch mal eine Papiertischdecke und Orangen haben wir noch gekauft. Und nur wegen so Kleinigkeiten, weil dann denke ich, jetzt machen wir es nochmal, noch einen Schnupf besser und so. Ja, ich war froh, wo es rum war dann auch, weil vor allem dann muss ja noch aufräumen, was auch nochmal irgendwie ein großer Aufwand ist, bis dann alles verräumt ist. Ich war schon froh, dass das jetzt auch weg ist, aber alles in allem, glaube ich, bis jetzt die erfolgreichste Party, würde ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, war eine gute Party. Ich war zwar nicht bis ganz zum Ende da, ich musste am nächsten Tag natürlich wieder bolzen. Ja. Und trotzdem habe ich eine Menge Bier getrunken. Ich glaube, biertechnisch habe ich den Laden gut aufgeräumt. Aber ich muss auch ein Kompliment machen. Und zwar habt ihr ja natürlich wieder verschiedene Biersorten. Das gefällt mir als erstes ziemlich gut. Und ihr habt brutal gut kalkuliert, habe ich gehört. Wir haben richtig, richtig gut kalkuliert. Wir haben uns die Mühe gemacht, immer vorher alles aufzuschreiben und danach aufzuschreiben, was übrig geblieben ist und das in Kombination mit der Anzahl an Personen, also kannst du dir, ich hab's liebevoll der Maultaschenschlüssel und der Bierschlüssel genannt. Mhm. Also da kommt dann ein Faktor raus, dass du immer pro Person so und so viel einkaufen musst oder Brötchen gab's ja auch noch. Also du musst drei Sachen kalkulieren und ich finde es mega schwierig, weil du denkst so, ja, wie viel Maultaschen ist denn jemand, der kommt? Ja, vielleicht so zwei oder drei, aber in Wahrheit ist der Schlüssel dann so bei, ich glaube, dieses Mal waren es 1,3 oder sowas. Mhm. Das hört sich mega wenig an, aber es ist halt auch so, du rechnest ja immer mit allen Leuten, aber manche kommen halt später oder essen dann doch nur irgendwelches Fingerfood, weil sie es schon gegessen haben und so, und das weißt du halt alles nicht. Ja. Deswegen ist es immer richtig kunterbunt. Ja, es ist sowohl von den Maultaschen als auch von den Brötchen als auch vom Bier relativ wenig übrig geblieben. Stark. Und auch vom Sprudel sogar. Ja, jetzt. Alles berechnet. Drei Kästen Sprudel. Ich habe gedacht, boah, ich bin echt auf einem Ü30. Das war echt klar. So, ich glaube, bei mir werde ich zwei Flaschen hinstellen. Die sollen Bier trinken, die Leute. So. Bin ich dreckig oder habe ich Durst? Das kann ich zum Pflanzengießen nehmen. Ja, was dann auch schwierig ist, ist so Softgetränke. Ja, weil der kalkuliert so, ja, wir kaufen dann zwei Flaschen Gin, dann brauchen wir, wenn man das in dem Verhältnis mischt, brauchen wir so und so viel Flaschen und so. Und das passt nie. Also Softgetränke und Schnaps passt nie, weil das halt auch so richtig stimmungsabhängig ist. Genauso wie beim Sekt, da ist nur die Hälfte weggegangen, aber da haben auch wieder Leute was mitgebracht. Da war ein bisschen Chaos, aber alles andere hat gut gepasst. Und das ist auch das Sache, wo irgendwie gar nicht so easy ist, dann wegzubekommen, weil du kannst nicht unendlich viele Maultaschen in der Friere eingefrieren und wo machst du dann die Brötchen hin, müsstest du auch eingefrieren. Also das ist Sache, was du nicht essen kannst, wenn du das nicht irgendwo in der Friere unterkriegst, dann ist echt ein bisschen schade drum. Genau. Sehr schön. Stark. Gab es eigentlich, wir haben ja das letzte Mal aufgerufen, dass die Leute uns Fragen stellen können. Kam da eigentlich irgendwas? Also an mich nicht. Oh. Ich schaue jetzt nochmal in den Instagram-Kanal. Wie viele 19 Leute, die bei der Römerfrage abstimmen, aber dann keine einzige Sprachfrage? Keine Sprachfrage. Ich habe auf Instagram gab es auf jeden Fall keine Incoming-Frage. Naja. Obwohl ich gehört habe, ich glaube von der Sabrina, die eine Frage gehabt hätte, aber sie noch nicht gestellt hat. So, okay. Was ist da los? Was ist da los? Wir lassen es einfach offen. Ihr seid nicht verpflichtet, das jetzt zu machen. Wir haben gedacht, vielleicht kommen ja so 3, 4 zusammen und dann können wir da so einen kleinen Einschub machen, so eine kleine Fragenkategorie. Aber wir können es einfach so beibehalten, dass wenn euch was auf der Seele brennt, dann stellt es uns gerne als Sprachnachricht, dann können wir die hier abspielen. Ansonsten schreibt uns einfach, ihr wisst, wo man uns erreichen kann. Ich habe noch eine letzte Frage, Bubi. Mhm. Gibt es noch was? Ja, Leute, lasst euch nicht von dem schlechten Wetter müde machen. Es kommt wieder das Wochenende. Kommt. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Ciao, Leute. Macht's gut.